Mädel-Leute, Servus und herzlich willkommen beim Falco. Bevor wir Erzähler loslegen mit der Lesung, habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Solltet ihr das hier auf YouTube sehen, ist bereits Kapital 13 auf Odyssey als Video und auf den Podcast-Plattformen zum Streaming erschienen. Dort erscheinen die Kapitäler Erzähler immer früher, weil YouTube nicht gegen Mobbing ist und insbesondere mich mobbt. Danke. Das heutige Kapital, Kapital 12, ist ein Meisterwerk. Es könnte auch von Karl May stammen, denn ähnlich abenteuerlich spielt es sich ab. Generell haben die Winkler-Kurzgeschichten dieses ersten Bandes der erotischen Kurzgeschichten etwas von Karl May. Der hat nämlich auch immer behauptet, die Erlebnisse seiner Geschichten selbst erlebt zu haben. Und das war gelogen. Oder war das Karl Marx? Egal, beide waren jedenfalls Hochstapler. Kapital 12 mit dem Titel Reise ins Mondlicht entführt uns in den Wilden Westen. Ungefähr zur Lebenszeit des Ben Cartwright und seiner drei Söhne spielt das Trauerspiel und wir werden erfahren, welch krude Theorien der Autor dieser Geschichte über das damalige Amerika aufstellt. Spoiler, Winnetou rotiert im Grab und Old Shatterhand zieht in den Dschihad. Wie auch immer, wenn ihr Kotzeimer und oder Klopositionierung habt, können wir loslegen. Ich wünsche viel Spaß mit Kapital 12 – Reise im Mondlicht. Ein Junge aus Deutschland im Wilden Westen? Dass das schiefgehen würde, war doch klar. Wir schreiben das Jahr 1875. Die Zeit des Wilden Westens war eine Zeit, in der viel so auch nach Amerika fuhren, ihr Glück zu machen. Ich allerdings hatte kein großes Interesse an Kampf und Krieg mit Indianern. Was mich lockte, war die freie Welt, kaum berührt von irgendjemandem. Hier geht's schon los. Warum war klar, dass es für einen Greenhorn im Wilden Westen schiefgehen muss und warum flüchtet der Protagonist aus dem aufstrebenden Kaiserreich in die Vereinigten Staaten? Fragen, die wahrscheinlich offen bleiben werden, weil diese Geschichte wohl auch dem gewohnt unlogischen Aufbau der Winkler-Geschichten folgt. Eine Frage, die ich aber noch habe, ist, wieso Rainer denkt, dass Menschen wegen Krieg mit Indianern nach Amerika kamen zu dieser Zeit. Gut, es ist gar nicht mal so falsch, dass zur beschriebenen Zeit immer mal wieder die sogenannten Indianerkriege stattfanden, also Schlachten, in denen die Nachfahren der Pioniere gegen verschiedenste Indianerallianzen kämpften, aber ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass das wohl für die wenigsten ein Grund war, überzusiedeln. Als ich eines Nachts Rast an einer Talsenke machte, passierte etwas, das ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Ich hatte an diesem Abend einige Kräuter... What the fuck, wie ist Kräuter geschrieben, Alter? Ich hatte an diesem Abend einige Kräuter, die ich gefunden hatte, zusammen mit meinem Fleisch angebraten. Es roch verführerisch und als ich gegessen hatte, fühlte ich mich glücklich. Als ich allerdings eingeschlafen war, hatte ich Albträume. Als ich die Augen aufmachte, lag ich offenbar in einem Zelt. Ich versuchte, den Kopf zu drehen, um mehr zu sehen, aber ich konnte nur meine Augen bewegen. Ich war offenbar in einem Indianerzelt, jedenfalls sah es so aus wie in den Büchern, die ich gelesen hatte. Ich sah einen vielleicht 11 Jahre alten Jungen am Feuer in der Mitte des Zeltes sitzen. Er hatte nur eine Hose an, kein Oberteil, und mir den Rücken zugewendet. Er schien in etwas zu rühren und schien sehr angespannt. Immer wieder sah er zu seiner Stelle, die ich nicht sehen konnte. Bei einem 11-jährigen Jungen in einer Winkler-Geschichte kriege ich ein bisschen Angst. Eins in den Chat, wem es auch so geht. Aber ich finde gut, dass hier alte Western-Klischees bedient werden, wie die Rast im Tal. Manchmal ist Rainer für kleine Perlen zu haben. Ich weiß aber jetzt schon, dass ich als kleiner Western-Fan diese Geschichte noch verfluchen werde. Langsam spürte ich, wie mein Körper wieder gehorchte, auch wenn ich lediglich schaffte, den Kopf zu drehen. Nun erkannte ich, wo der Junge hinschaute. Da war offenbar der Zelteingang und wie es schien, wartete er auf etwas oder jemanden. Vor dem Zelt schien es still zu sein. Nach einer Weile spürte ich meinen Arm und auch meine Beine wieder. Mir tat alles weh und ich spürte jede Sehne und jeden Muskel schmerzen. Was war mit mir passiert? Langsam begann auch mein Verstand wieder zu arbeiten. Mir wurde klar, dass ich wohl irgendwie bewusstlos geschlagen worden sein musste und dann wurde ich wohl hierher verschleppt. Als der Junge mir einen verängstigten Blick zuwarf und erkannte, dass ich wach war, sprang er auf, sah mich ängstlich an und rannte dann aus dem Zelt. Klasse, das würde nichts Gutes heißen. Ich hörte, wie er in einer fremden Sprache rief und schrie, aber ich hörte niemanden antworten. Fast 10 Minuten dürften vergangen sein, bis ich jemanden näher kommen hörte. Ich wäre abgehauen, aber ich konnte mich immer noch nicht bewegen. Als die Zeltplane zur Seite geschoben wurde und ich den Jungen aufgeregt reden hörte, versuchte ich zu erkennen, was los war. Ich schaffte es, meinen Kopf ein wenig zu bewegen und sah eine große, schwarzhaarige Frau mit rötlicher Haut wie der Junge. Sie stand im Eingang und sah mich an. Irgendwie erinnert mich dieses Setting ein bisschen an den Anfang von Winnetou, als Old Shatterhand und einige seiner Gumbels bei den Apachen gefangen waren und Nchochi sich um die Gefangenen gekümmert hat. Spoiler, da hat keiner gefickt. Der Junge an ihrer Seite schien ihr Sohn zu sein. Ich war nicht sicher, was ich davon halten sollte. Sie sah mich an und kam auf mich zu, dabei zog sie ein Messer. Jetzt war alles aus. Es war eine Schande, dass es so enden sollte. Eigentlich wollte ich noch eine Familie gründen und Kinder zeugen. Mir war klar, dass die Frau nicht böse war, aber in diesen Zelten war es töricht, jemand Fremden zu vertrauen, besonders wenn er von einem anderen Volk stammte. Halbe Nürnberger Gesetzgedanken. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Rudi Rainer solche Gedanken beigebracht hat. Rudi hat ja die Anfänge des Endes der deutschen Trucker erlebt, als der Markt osteuropäisiert wurde, weil die ausländischen Fahrer viel günstiger waren. Muss uncool gewesen sein und so ziemlich viel Abneigung gegenüber anderer Völker geführt haben. Als sie sich neben mich kniete, spürte ich, wie meine Arme weniger schmerzten. Als ich die Frau anschaute, lächelte sie und meinte, »Du hast sicher Schmerzen!« Dann murmelte sie etwas vor sich hin, was ich nicht verstand. Sie sah den Jungen ärgerlich an und sagte in dessen Sprache etwas zu ihm. Er sah betrübt zu Boden, erwiderte etwas und als sie ihn erneut ansprach, schrie er etwas und rannte aus dem Zelt. Sie sah traurig aus. Zu mir sagte sie, »Es tut mir leid, dass er das gemacht hat. Ich hatte ihm gesagt, dass du aufgrund des Giftes dich ohnehin eine lange Zeit nicht bewegen kannst.« Ich verstand nicht, welches Gift ich versuchte zu sprechen. »Was ist mit...« Mehr brachte ich nicht heraus. Sie sah vom Zelteingang zu mir. »Du hast eine giftige Pflanze gegessen. Ihr Bleichgesichter wisst einfach nicht, was essbar ist und was nicht.« Dabei lächelte sie kurz. Ich glaube, der Protagonist hat eher mit Pansy gespielt und war unachtsam. Dann ist eine Giftschlange gekommen und hat ihn gebissen. Dann ist die Giftschlange an der Winklervergiftung gestorben und Rainer fast am Gift der Schlange. Als sie wieder ernst wurde, zeigte sie mir ein Stück Seil, mit dem ich vorher wohl gefesselt war. »Ich hoffe, du bist dem Jungen nicht zu sehr böse, er hatte nur Angst.« Ich lächelte etwas, oder besser, ich versuchte es. Anscheinend kam nur eine Grimasse dabei heraus und sie lachte hell auf. Ich lag, wie es aussah, auf einem Bisonfell, mit dem ich wohl auch zugedeckt war. Als sie meine Arme hob und das Fell zur Seite nahm, merkte ich erst, dass ich nackt war. Sie sah mich ohne jede Regung an und ging nochmal kurz vor das Zelt und kam mit einem großen Behälter zurück. Jesus Christus, das muss ein gigantisches Bisonfell sein, das die Maße von Rainers Körper zudecken kann. Ohne was dagegen machen zu können, wusch sie mich. An manchen Stellen brannte es, was ich nicht verstand. Als sie mir aber ein Stück aufhalf, um meinen Rücken zu waschen, wusste ich, was los war. Ich sah aus, als wäre ich in einem Ameisenhaufen gefallen. Als sie meinen überraschten Blick sah, meinte sie, »Als wir dich fanden, warst du bewusstlos vom Gift. In der Nacht konntest du es nicht gesehen haben, aber du warst genau neben einem Nest von Feuerameisen eingeschlafen. Hätten wir dich nicht so früh am Morgen gefunden, wärst du vermutlich bis jetzt längst nicht mehr am Leben.« Ich war erst 20 und hatte bisher noch keinen nennenswerten Versuch gemacht, eine Frau zu bekommen. Was zum Fick ist das? Die Indianermulle erzählt dem Protagonist, dass er fast verreckt wäre und plötzlich denkt Rainer daran, dass er noch nie eine Frau klargemacht hat? Was zum ultimativen Fick? Jetzt wusch mich diese Frau ohne jegliche Gefühlsregung. Kurz darauf spürte ich, wie ich zu zittern anfing. Sie sah mich besorgt an. Nur die Götter wissen, ob du das überlebst. Ich kann nur versuchen, dir zu helfen. Sie deckte mich wieder zu und ging. Am Zelteingang blieb sie nochmal stehen. Wenn du die heutige Nacht überlebst, wirst du es sicher schaffen. Ich hoffe, du bist stark genug. Dann verschwand sie. Ich spürte meinen schmerzenden Körper und dachte nach. Kurz darauf schlief ich ein. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen hatte, aber als ich aufwachte, war sie und ihr Sohn wieder im Zelt. Es schien dunkler als vorher zu sein. Die Sonne musste untergegangen sein. Die Schmerzen waren etwas besser geworden und ich konnte mich auch langsam wieder bewegen. Als ich versuchte, mich aufzusetzen, zeigte ihr Sohn auf mich und sagte etwas zu ihr. Sie drehte sich zu mir um und drückte mich zurück. »Bleib liegen, du darfst nicht aufstehen.« Unfähig, mich zu weigern, legte ich mich wieder hin. Sie gab mir etwas zu essen und half mir dabei. Es war demütigend, sich nicht bewegen zu können. Als ich nicht mehr essen konnte, schien sie zufrieden, sagte was zu dem Jungen, und der ging in eine Ecke, wo er offenbar schlafen würde, legte sich hin und war still. Eine Sache erstaunte mich, bei meinem Volk hätten die Kinder nicht so gehorcht. Bei seinem Volk. What the fuck? Sie blieb noch eine Weile am Feuer sitzen und ich fragte mich, wo sie schlafen würde. Plötzlich dachte ich, warum sie offenbar nur zu zweit waren. Ich sah sie lange an, aber es schien, als würde niemand anderes kommen. Nach etwa einer Stunde warf sie noch etwas Holz auf das Feuer, damit es bis morgens glühen würde, zog sich aus und kam auf mich zu. Ich, völlig erschrocken und unfähig, mich zu bewegen, sah zu, wie sie das Fell anhob, sich neben mich legte. »Was machst du da?« Ich flüsterte, um den Jungen nicht zu wecken. Sie antwortete ebenfalls flüstern. »Ich lege mich schlafen.« Ich spürte, wie sich ihr Körper an meinen schmiegte, spürte trotz der Schmerzen meine Erektion, doch sie beachtete mich kaum. Ich wusste, dass ich diese Nacht wohl kaum ein Auge zumachen würde. Am nächsten Morgen wachte ich auf und war erleichtert, dass mein Körper, wen auch immer noch schmerzend, wieder komplett spüren konnte. Womit ich aber nicht gerechnet hatte, war, dass die Frau nackt an mich gedrückt dalag. Der Junge war verschwunden. Als ich versuchte, mich zu bewegen, wachte sie auf. Sie sah mich an, keinerlei Scham oder Verlegenheit in ihrem Blick. Sie hob sich ein Stück, so dass sie nun neben mir saß. Dabei fiel das Bisonfell von uns. Ich schaute sie an, ihre rötliche Haut dazu, ihre langen Haare und ihre nackten, schönen Brüste. Als sie mich wieder anschaute, meinte sie, »Kannst du dich inzwischen bewegen?« Mir tat noch immer alles weh, aber ich spürte meinen Körper. Ich bewegte die Hände, die Arme und die Beine. Als ich mein Bein etwas anwinkelte und meine Erektion unter dem Fell hervorkam, sah sie mich lächelnd an. »Sieht aus, als würde es dir besser gehen.« Ich nickte zögernd und spürte, wie erregt mich ihr Anblick machte. Etwas verlegen machte es mich ja doch. Als sie meinen Blick bemerkte, meinte sie nur, »Dafür dürfte es wohl etwas zu früh sein.« Ja, das sind die ganz normalen Dinge, die im Wilden Westen so passiert sind. Typ, der fast gestorben wäre, wird von Rothautmulle behandelt und die schläft dann einfach so nackt bei ihm, weswegen er eine Dauererektion hat. Wie aufs Stichwort kam ihr Sohn ins Zelt, sie zog mir unauffällig das Fell über die Erektion und stöhnte unwillkürlich auf. Der Junge sah mich geringschätzig an, offenbar dachte er, ich sei wehleidig. Auf dem Arm hatte er Holz und in der Hand ein totes Kaninchen. Er sah kurz zu uns, dann legte er beides neben das Feuer und verließ das Zelt wieder. »Was hat er?« Meine Stimme klang kratzig und ich spürte Durst. Sie sah ihm traurig nach. »Sein Vater war von einigen Leuten deines Volkes getötet worden.« Sie reichte mir den Wasserschlauch. »Das ist jetzt etwa ein Jahr her.« Ich verstand. Klar, dass es ihm dann nicht passte. Als sie während des Trinkens ansah, meinte sie, »Ich nehme an, du fragst dich, warum ich deine Sprache spreche.« Sie lächelte über meinen Blick. »Vor einigen Jahren war ein Mann im Dorf, der hier nur kurz war, aber von ihm lernten ein paar der Jüngeren deine Sprache. Damals war ich sehr jung.« Sie sah mich an und brach erneut der Schweiß aus. Sie deckte mich wieder ganz zu, stand auf und ich konnte ihr zusehen, wie sie sich anzog. Danach kümmerte sie sich um das Feuer und rief ihren Sohn. Ich wusste nicht, wie weit er weg war, aber er war schnell im Zelt. Der letzte Satz ist wieder sowas von Rainer. Eine Information, die in der Form keinerlei Nutzen für die Geschichte hat. Wie wohl auch der Sohn bisher nur ein austauschbarer Nonsenscharakter ist. Sie redete mit ihm. Er warf ihr einen verärgerten Blick zu und verschwand wieder. Kurz darauf kam er zurück, meine Hose und mein Hemd im Arm. Offenbar waren sie sauber. Hatte er sie etwa gewaschen? Er legte sie neben mir ab und sah seine Mutter wütend an und ging. Sie seufzte, drehte sich zu mir um und half mir, mich anzuziehen. Mehr als einmal spürte ich, wie mir heiß wurde, wenn sie mich anfasste, besonders wenn ich dann dachte, wie wir die Nacht verbracht hatten. Ihr schien nichts davon peinlich, eher im Gegenteil, es schien, als würde es sie amüsieren. Korrektur, als ich angezogen war, konnte ich bereits wieder vernünftig sitzen, die Schmerzen ebbten auch langsam ab. Okay, ich habe absolut keine Ahnung, was dieses Korrektur da soll, aber es steht wirklich da. Rainer hat da mitten im Text Korrektur stehen. Was jetzt genau korrigiert wird, kann ich nicht verstehen. Entweder ein Überbleibsel eines Gegenlesens irgendeines Legasthenie-Drachis, der nicht weiß, was die Kommentarfunktion in einem beliebigen Textbearbeitungsprogramm ist, oder Rainer dachte, dass es Sinn machen würde, da einfach Korrektur hinzuschreiben. Sie gab mir eine Schale mit Essen und sah mir lächelnd zu, wie ich es gierig aß. Danach wollte ich mich bewegen. Sie half mir aufzustehen und aus dem Zelt zu treten. Ich war überrascht, als ich mich umschaute. Eigentlich dachte ich, ich war in einem Dorf, aber wie es aussah, war außer dem Zelt nichts hier, obwohl es aussah, als seien hier vor einiger Zeit mehrere Zelte gewesen. Auf meinem verwirrten Blick hin meinte sie, »Die anderen meines Volkes sind weitergezogen.« Ich dachte, dass es vielleicht an mir lag, doch sie meinte, »Mein Sohn und ich wurden ausgestoßen. Der Grund dafür spielt keine Rolle, aber es hat nichts mit dir zu tun. Das war, bevor wir dich fanden.« Ich war erleichtert, aber dennoch verwirrt. Ich hätte sie auch ausgestoßen. Leute, die einem dicken Greenhorn-Mädler helfen, haben vorher sicherlich auch noch ganz andere grauenhaft eklige Dinge angestellt. Der Tag verging schnell, da ich mich noch immer nicht gut bewegen konnte, saß ich eigentlich nur auf einem Baumstumpf nahe des Zeltes. Ich dachte über die Situation nach. Ich wollte hier in der Nähe meine Hütte bauen. Das war auch der Grund, warum ich überhaupt hier war. Dann dachte ich über meine beiden Retter nach. Als ich sie gefragt hatte, wie sie heißt, meinte sie lächelnd: Mein Name ist Genese. Als ich sie fragte, was es bedeutet, meinte sie: Mein Name würde wohl in deiner Sprache bedeuten »schönes Tal«. Dabei lächelte sie und ich ahnte, auf was sie anspielte. Oh Gott, Jesus Christus, Herr im Himmel, verschone mich. Naja, immerhin bedeutet der Name nicht sowas wie feuchte Spalte. Ihr Sohn heißt Nodin, was Wind bedeutet. Ich sah dem Junge zu, wie er in der Nähe spielte. Anders als mich schien er mein Pferd zu mögen. Als es dämmerte, ging er ins Zelt, sah sich dabei nochmal kurz an. Sein Blick schien sich dabei etwas verändert zu haben, oder das war Einbildung. Ich überlegte, ob ich auch hineingehen sollte. Allerdings wollte ich die beiden auch nicht weiter belästigen. Sie hatten schon genug für mich getan. Ich hatte den ganzen Tag darüber nachgedacht, wie ich mich bei ihnen für die Hilfe bedanken konnte. Viel hatte ich nicht, was ich ihnen geben konnte. Nach einer Weile ging das Zelt wieder auf. Der Junge kam heraus, sah mich an. Er schien immer noch verärgert über mich, doch er sah etwas bedauernd aus. In der Hand hatte er eine Schüssel. Er sah sie an, dann mich. Er sah verlegen aus, als er auf mich zukam, mir die Schüssel in die Hand drückte und sich umdrehte. »Danke«, sagte ich erstaunt. Er blieb nach einem Schritt wieder stehen, sah mich nochmal an, deutete erst auf die Schüssel, dann auf mich und dann als letztes auf das Zelt. Ich lächelte. Offenbar ein Friedensangebot. Es sollte wohl heißen, nimm die Schüssel und komm mit zurück zu mir ins Zelt. Als ich lächelte, sah er verunsichert aus, drehte sich um und verschwand wieder im Zelt. Ein Friedensangebot, ja, ja. Ich hoffe, der Junge massakriert Rainer im Schlaf und zieht seinen Skalp als Perücke auf. Ich zögerte kurz, dann folgte ich ihm. Als ich ins Zelt kam, saß er auf seinem Bett, sah mich kurz an, drehte sich dann um zu schlafen. Ich sah seine Mutter an und lächelte. Sie lächelte zurück und deutete auf einen Platz neben sich. Nach dem Essen, das wirklich köstlich war, meinte sie: Wir sollten auch schlafen gehen. Ich nickte und fragte: Wo soll ich schlafen können? Ich nehme an, das, wo ich gelegen habe, ist dein Bett. Mir war beim Nachdenken klar geworden, warum sie wohl die letzte Nacht mit mir verbracht hatte. Ich vermutete, um mich zu wärmen. Rückblickend betrachtet auch logisch, so gefroren wie ich hatte. Sie sah mich überrascht an. Sie deutete auf das Bett und meinte: Na da, mit mir! Erst spürte ich ein Ziehen in den Lenden, bis ich begriff, dass sie nicht das meinte, was ich dachte. Als ich mich hinlegen wollte, meinte sie, dass ich mich ausziehen soll. Ich zögerte. Der Junge schien bereits fest am Schlafen, wobei mein Schamgefühl eher der Frau galt. Ich hatte bislang nur einmal mit einer Frau im selben Bett gelegen, und das war die vergangene Nacht, für die ich nichts konnte. Sie war bereits ausgezogen, als ich mich neben sie legte. Für sie schien es keine große Sache zu sein. Sie legte einen Arm auf meine Brust, als ich neben ihr lag. Sie schlief recht schnell ein. Ich allerdings spürte die ganze Zeit das Ziehen in meinen Lenden, während ihr nackter Körper sich an meinen presste. Was es noch schlimmer machte, war, wenn sie sich bewegte. Dann konnte sie deutlich ihren weichen Körper, ihr vollen Brüste und einsam sogar ihre behaarte Scham fühlen. Nach einiger Zeit schaffte ich es dann aber doch einzuschlafen. Der Protagonist, der hier Anfang 20 ist, benimmt sich wie ein pubertierender 14-Jähriger. Sehr komische Sache. Aber klar, er steht eben auf reifere und ältere Frauen und diese Rothaut-Milf ist ganz sicher seine. Mitten in der Nacht wachte ich auf. Das Feuer war nur noch eine schwelende Glut, während ich da lag und nicht begriff, was mich aufgeweckt hatte. Der Junge lag anscheinend nach wie vor schlafend in seinem Bett, während sie an meiner Seite schlief. Dann hörte ich ein Schnüffeln ganz nah am Zelt. Etwas entfernter heulte ein Wolf. Das Schnüffeln hörte kurz auf, dann kam es von der anderen Seite des Zeltes. Als ich mich bewegte, wachte Genese auf und flüsterte, was los sei. Als das Schnüffeln um das Zelt näher kam, spürte ich sie lächeln. Sie sagte etwas in ihrer Muttersprache. Das Schnüffeln hörte kurz auf, dann kehrte es kurz wieder und verschwand dann. Völlig überrascht sah ich sie an, auch wenn ich nur einen leichten Schemen erkennen konnte. »Was hast du zu ihm gesagt?« Sie kicherte leise. »Ich sagte, dass wir nichts zu essen für ihn haben und wo er vielleicht etwas finden kann.« Ich sah sie weiterhin erstaunt an. »Glaubst du, er hat es verstanden?« Sie schien zu nicken. Ich lag danach noch eine Weile wach, aber als das Wolfsgeheul in der Ferne leiser wurde, beruhigte sie mich. Es gab da so eine Kinderserie mit Indianern, der Protagonist mit Tieren sprechen kann. Ich glaube, ich weiß, wo der mittelfränkische Peter Pan seine Inspiration hergeholt hat. Der Mond schien aufgegangen zu sein und schien nun durch das Dach, wo der Rauch abzog. Als ich meine Schlafposition verändern wollte, hörte ich sie leicht aufstöhnen. »Entschuldige, habe ich dir weh getan?« sie kicherte. »Nein, aber willst du deine Hand da länger liegen lassen?« Ich überlegte, was sie meinte, als mir klar wurde, dass meine Hand an ihrem Hintern hinabgerutscht war und dass, was ich da fühlte, wohl ihre Muschi war. »Entschuldige.« Ich wollte sie wegnehmen, doch sie legte nun ein Bein zwischen meine und legte sich etwas auf mich. Ich spürte ihre Hand, wie sie durch meine Brusthaare streichelt. »Das fühlt sich schön an.« Meine Hand an ihrem Po fing wie von alleine an, sie zu streicheln. Das ist die wohl bisher schlechteste Erotik, die der Wingel ausgepackt hat bisher in seinen Geschichten. Indianermulle pflegt Greenhorn, das fast verreckt wäre, liegt nachts nackt bei ihm im Bett und will dann einfach ficken. Alles klar. Im Mondschein konnte ich sie lächeln sehen, als ich sie berührte. Sie senkte ihren Kopf und wir küssten uns, während sie eine Hand in meinen Haaren, die andere auf meiner Brust hatte. Ich spürte ihren Körper so deutlich auf mir, dass es mich nicht wunderte, als ich mich weiter aufrichtete. Als sie meine Erektion an ihrem Bein spürte, merkte ich, wie sich ihre Lippen auf meinen zu einem Lächeln verzogen. Sie legte ihre Beine links und rechts von meinen. Ich spürte, wie mein Schwanz etwas Feuchtes berührte, als sie sich auf mich senkte. Als ich in sie eindrang, stöhnte sie leicht und bemühte sich, leise zu sein, während sie ganz ausfüllte. Sie drückte ihren Körper eng an mich, während ich begann, mich in ihr zu bewegen. Wir stöhnten beide, sie war eng und feucht. Da sie meine erste war, hatte ich keine Vergleiche, aber es war unglaublich schön, sich in ihr zu bewegen. Jeder Stoß war tiefer als der vorherige. Ein kilometerlanges Vorgeplänkel und erst im letzten Sechstel der Geschichte geht's zur Sache. Und natürlich ist sie eng und feucht. Was das immer soll, erschließt sich mir nicht ganz, ist zumindest Ersteres in einer Erotikgeschichte völlig überflüssig. Nach kurzem spürte ich bei einem Stoß, dass es soweit war. Ich drang tief in sie und wir stöhnten, als ich in ihr kam. Ich stieß weitere Male in sie und mit jedem Stoß spritzte ich mehr in sie. Meine Hände an ihrem Hintern, ihr Keuchen im Ohr, während ich spürte, wie meine Erektion schwächer wurde. In der Ferne spürte ich das leise Wolfsgeheul und ich lächelte. Der Junge ließ ein Geräusch hören und ich erschrak. Sie aber meinte, »Keine Sorge, er hat es nicht mitbekommen.« Ich hielt sie wieder am Arm über mir, wollte sie nicht loslassen. Sie küsste mich, fuhr mir durchs Haar und nach kurzem spürte ich, wie ich von ihr erneut erregt war. Als meine Erektion erneut gegen ihre noch nasse Muschi drückte, meinte sie, »Nochmal?« Ich grinste und drängte mich erneut in sie. Sie wehrte sich nicht, hatte offenbar Spaß daran und wir genossen es. Am nächsten Morgen war es fast wie am Vortag, der Junge war verschwunden. Nur dass seine Mutter dieses Mal nicht neben, sondern auf mir lag. Ich spürte, wie sich ihr Körper anfühlte und wusste, wie sie es wollte, würden wir noch lange zusammen sein. Okay, die Geschichte ist durch. Zum krönenden Abschluss wurde wieder gelächelt und multiple Male gespritzt, was auch immer das soll. Alles in allem war die Geschichte wieder vollkommen grottig. Kilometerlanges Vorgeplänkel, der eigentliche, in Anführungszeichen, erotische Teil kam viel zu kurz. Die Geschichte besteht aus großartigem Nonsens und kein Indianer ist zur Elfe geworden. Dazu kommt mir das irgendwie so vor, als wäre diese Geschichte sprachlich anders gewesen. Ich weiß nicht, entweder ist mein Gehirn aktuell komplett matschig, oder aber die Geschichte war halt wirklich anders. Also ich habe das Gefühl, dass einige Satzkonstruktionen wegen der fehlenden Zeichensetzung ziemlich schwer zu lesen waren. Ich bin einige Male gestolpert. Sehr komisch. 12, Reise ins Mondlicht. Name Genesee, Alter unbekannt. Geschlecht weiblich, Größe 1,60 Meter. War das nicht am Anfang noch eine große Frau? Haare schwarz, sexuelle Neigungen unbekannt. Zusatz, der Name bedeutet schönes Tal. Name Nodin, Alter 11. Geschlecht männlich, Größe 1,42 Meter. Haare schwarz, in Klammern kurz. Sexuelle Neigungen, keine, ist doch noch ein Kind, ihr Kranken. Zusatz, der Name bedeutet Wind. Ey Rainer, der einzige Kranke bist du. Jeder normale Autor kann Kinder in seinen Geschichten vorkommen lassen, ohne dass der Leser etwas Böses denkt. Aber bei dir ist das leider anders. Name: Rainer, Alter 28, Geschlecht: männlich, Größe 1,90 Meter, Haare braun, sexuelle Neigungen: hetero, Zusatz: deutscher Kolonist des 19. Jahrhunderts. Wow, Rainer konnte die Zahl des Jahrhunderts richtig bestimmen, daran scheitern teilweise sogar Abiturienten. Aber sonst? Der Protagonist heißt Rainer, das Alter im Steckbrief ist ein ganz anderes als in der Geschichte, nur bei den Namen der auszusparenden Statisten hat er sich dieses Mal etwas mehr Mühe gegeben. Auch wenn der Name der Mulle eine US-amerikanische Biermarke ist, aber immerhin hat sie keinen dieser generischen Namen, die Rainer wiederholt in verschiedenen Kurzgeschichten verwendet. Abschlusswort. Bei vielen meiner Geschichten gibt es anfangs keine konkrete Idee, was ich schreibe. Bei anderen habe ich durch reales Leben oder Erzählungen andere Ideen. Diese Geschichte ist bis zum Schluss eine Geschichte, bei der ich mir unsicher bin, ob ich sie so veröffentlichen kann. Eine Sexgeschichte, in der Kinder erwähnt werden, sind immer kritisch, besonders wenn das Kind im selben Raum schläft. Da es aber zu der Geschichte eine Fortsetzung geben wird, in der auch der Junge Erwähnung finden muss, natürlich ohne sexuelle Handlungen, war es wichtig, dass er auch hier bereits erschien. Außerdem, auch wenn wir es heute nicht wahrhaben wollen, war es in der Zeit Fakt, genau wie im Mittelalter. Ich hoffe auf Verständnis. Ich bin ein aktiver und extremer Gegner gegen Pädophilie. Sollte es jemanden unter den Lesern geben, der solche Gedanken hat, bitte ich ihn, sich Hilfe zu suchen, denn das ist krank und sollte behandelt werden. Ja, keine Ahnung, auf die Fortsetzung freue ich mich natürlich nicht. Und dieser Pädophilie-Gegner-Talk, weiß nicht, was man davon halten soll. Dieses Kinder im selben Raum schlafen, blablabla, wie bei Sex im Mittelalter, ist halt teilweise der typische Rainer-Unfug, habe ich damals in meiner Lesung zur Mittelalter-Sexgeschichte bereits erwähnt. Naja, was haltet ihr von der Geschichte? Warum heißt die Mulle wie eine New Yorker Biermarke? Und warum sind die Indianer nicht zu Elfen geworden? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hier nochmal die Erinnerung an die, die das hier bei YouTube sehen. Wenn ihr in die Videobeschreibung guckt, findet ihr einen Link zu Odyssey, einer Plattform, die Ähnlichkeiten mit YouTube hat, nur weniger zensuranfällig ist. Dort könnt ihr jetzt bereits das nächste Kapital hören. Außerdem alle meine bisher gesperrten Videos sehen. Sonst halt noch auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts und Co. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen oder Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschö tschö und Mädel off.